Kapitel 22. Der Auftritt der Schamanen. Das Mesolithikum ist jene Zeit, in der viele Archäologen das Auftauchen von Schamaninnen und Schamanen verorten. Trotzdem stellt sie eine etwas stiefmütterlich behandelte Epoche der Menschheitsgeschichte dar. Im Vergleich zu den grandios anmutenden Eiszeitwelten davor, den gigantischen Gletschern, der Megafauna und der zauberhaften Höhlenkunst mutet die Waldzeit auf den ersten Blick wenig spektakulär an. Zudem ist die Kunst der Zeit zuweilen abstrakt, setzt auf geometrische Muster und scheint auch in der Fülle zurückgegangen zu sein. Das könnte dem Verlust der europäischen Eiszeitnetzwerke geschuldet sein. Die Welt wird lokaler, kleinteiliger, so auch die Kunst. Doch wir kämpfen mit einem Überlieferungsproblem. Als archäologische Quelle taugt nur das, was sich über die Jahrtausende weg erhält. Das Mesolithikum geht jedoch mit einem Medienwandel einher. Holz steht jetzt in Hülle und Fülle zur Verfügung. Zum Leidwesen der Archäologie. Holz überdauert nur in Ausnahmefällen die Zeiten. Wie spektakulär Werke aus Holz sein können, zeigt der Glücksfund aus dem russischen Schigirmoor nördlich von Jekaterinburg. Ein über 12.000 Jahre altes Idol aus Lärchenholz, das einst über 5 Meter in die Höhe ragte. Es erinnert an die eindrücklichen Totempfähle der Haida, die zu den First Nations an der kanadischen Westküste gehören. Die geometrischen Ornamente verziert, aus denen Gesichter hervorlugen, wird der Schigirpfahl von einem maskenhaften Kopf gekrönt, der ihn in ein schemenhaftes Gespensterwesen verwandelt. Dank der Konservierung im Moor haben wir damit einen materiellen Beweis. Auch Jäger und Sammler schufen monumentale Kunst. Und wer weiß, welch bildgewaltigen Pfähle einst in den 3 Pfostenlöchern steckten, denen wir als mesolithischen Ursprung von Stonehenge bereits begegnet sind. Es ist, als ob uns eine Welt verloren gegangen wäre.